Es war schön mit euch und noch schöner war's mit uns. So viele Tangas auf der Bühne, ich brauche einen Wäschesack. So viele Mädels um mich rum, bin ich im Delirium. Ich hab deine Freundin und du hast wieder Wäsche. Ich entfach einen Nervenstreit, indem ich mir ans Herz greif. Ich bin sehr alt, Groupies nagen an mir wie der Zahn der Zeit. Egal, alles hat ein Ende, nur meine Wurst nimmt keins. Wenn ich noch mehr Mist abwicke, bleibt mir bald nur noch eins. Hi Mama, ich bin's. Uns blutet das Herz, euch bluten die Füße, uns geht's an den Nieren, euch geht einer ab, gebt uns keine Props, denn die Texte sind so persönlich, dass sie eh keiner rafft. Deine Marbe und leuchtende Auge, wir glauben heute die Flippers zu treffen. Wenn ich noch mehr mit abwickle, komm ich nicht mehr zum Rappen. Wie Gott nach 7 Tagen fertig mit der Welt. Keine Ahnung, wer da wieder mal an meiner Gruppe hängt. Gebt mir mal den Feldstecher am Eingang. Keine Bändchen, sondern eine Stahlfessel und sie schreien. Wir sagen au revoir, das heißt auf Wiedersehen, arrivederci und goodbye. Auch wir wünschen uns, die Zeit wird nie vergehen, aber irgendwann geht alles vorbei. Konzert vorbei, ihr findet's traurig, ich find's gut. Würde ich noch mehr Mütter wicken, käme ich ins Guinness-Buch. Selbst deine kleine Schwester will sich ständig von mir knallen lassen. Bück dich nach dem Mic, ich habe es vor Erschöpfung fallen. Unsere Show ist am Ende wie die Gondi von Nick. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir ja als Zombie zurück. Mit realen Untergrund-Styles, ich werd von Goobies wie von Hunden zerfleischt. Egal, alles wird gut, nur dein Album nicht. Herzschmerz und keine Träne mehr zu weinen. Alle Körperflüssigkeit in meiner Kimme wird auf die Migräne deiner Frau. Geht alles vorbei, würde ich jetzt noch mehr mit verficken, kenn ich nicht in den Himmel. Solche Zeit will ich eigentlich nicht sehen. Doch die Leute wollen, dass wir sie bringen. Wir geben fürs Brot und auf das Spiele. Das ist Koks für das Volk. Hört andere Rapper, wenn ihr Opium wollt. Wir sagen au revoir, das heißt auf Wiedersehen, arrivederci und goodbye. Auch wir wünschen uns, die Zeit wird nie vergehen, aber irgendwann geht alles vorbei.